Morning! Guten Morgen! It's a long series, isn't it? Das ist eine lange Serie, nicht wahr? Ah, it's because it's a subject I like to talk about it because I had to work it through in my own heart. Es ist ein Thema, worüber ich gern spreche, denn ich musste das in meinem Herzen durcharbeiten. Because of several different reasons. Aus verschiedenen Gründen. But I'm going to talk about something that I really like to talk about, and that's stewardship. Ich werde über etwas sprechen, worüber ich sehr gern rede, und das ist Verwalterschaft. Do you know, I remember when we lived in America. Ich erinnere mich, als wir in Amerika lebten. No, we moved there very, very simple, because God said one day, I want you to go there. Wir zogen dorthin, weil einfach Gott eines Tages sagte, ich möchte, dass ihr dorthin zieht. It was in reality was a very, very clear thing. It was something we never wanted, neither Debbie nor me. Es war ganz klar. Es war nichts, was wir wollten, weder Debbie noch ich. And one day the Lord said to me, I would like you to buy this certain house. Eines Tages sagte der Herr zu mir, ich möchte, dass du dieses bestimmte Haus kaufst. You know, basically all of my, I've got 7 siblings. Ich habe 7 Geschwister. And I mean, I think apart from one, everybody owns a house. Ich glaube, alle außer einem besitzen ein Haus. You know, I was the only one apart from that one. Actually, that one too. She had a house too. I was the only one who didn't have a house. Ich war tatsächlich der Einzige, der kein Haus hatte. And you know, the funny thing is, I didn't even care. Das Lustige, es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. It's like, I didn't even have a desire. Ich hatte nicht einmal den Wunsch. I tell you why. Und ich sage dir warum. So I wanted to live life like Abraham. Ich wollte wie Abraham leben. And God says, hey, get up and move somewhere else where I show you. I wanted to be able to go and move. Wo Gott sagte, steh auf. Auf, zieh dahin, wo ich es dir zeige. Ich wollte jederzeit weggehen können. I didn't want to be stuck with the house and you can't sell the house and the market is down and you lose and blah, blah, blah, blah, blah. Ich wollte nicht an ein Haus gebunden sein, das man nicht verkaufen kann oder wegen dem Markt einbußen, blah, blah, blah, blah, blah. I just wanted to live like a pilgrim. Ich wollte einfach wie ein Pilger leben. But you know, we were there and God literally said, Reinhard, I want you to buy this house. Als wir nun in Amerika waren, sagte Gott, ich möchte, Reinhard, dass du dieses Haus kaufst. It's a long story full of the supernatural. Das ist eine lange Geschichte voll vom Übernatürlichen. Like my life. Genau wie mein Leben. But anyhow, so we did what God told us to do. Aber wir taten, was Gott uns auftrug. Do you know what I did? Weißt du, was ich machte? I made a contract. Ich machte einen Vertrag. Not with a lawyer. Nicht mit einem Anwalt. Just Debbie, me and God. Sondern nur Debbie, ich und Gott. And here's what I wrote. Ich schrieb Contract between Reinhard Hitler and Reinhard and Debbie Hitler and God. Vertrag zwischen Reinhard und Debbie Hitler und Gott. And I wrote here on this day. Und ich schrieb, hier an diesem Tag, we declare that every single thing that we have, we are only stewards and not owners. Erklären wir, dass wir für alles, was wir besitzen, nur Verwalter sind und nicht Eigentümer. And I wrote in the contract all of our material things. Ich schrieb alle unseren materiellen Sachen in den Vertrag. Car, house. Auto, Haus. I even wrote the dog in there. Sogar den Hund haben wir mit reingeschrieben. I think that might have been a little fight with Debbie. Da gab es wahrscheinlich eine kleine Auseinandersetzung mit Debbie. But we wrote everything into it. Aber wir schrieben alles dort hinein. I don't know, it might not have been a fight, but I remember we even put the dog in there. Vermutlich gab es keine Auseinandersetzung, aber ich erinnere mich, der Hund kam rein. Do you know why I did this? Weißt du, warum ich das tat? Because I wanted to very clearly express that I am not the owner, I'm the steward. Ich wollte ganz klar zum Ausdruck bringen, dass ich nicht der Eigentümer bin, sondern nur ein Verwalter. I'm gonna tell you something. Ich sage dir etwas. I have an opinion. Ich bin der Meinung, that there are very few Christians who believe that. Es gibt wenige Christen, die das glauben. Very few Christians believe that they're stewards. Sehr wenige Christen glauben, dass sie Verwalter sind. Do you know, it doesn't matter to which Christians I've talked in which country in this world. Ganz gleich mit welchen Christen in welchem Land der Welt ich sprach. When I talk to them about ownership and stewardship, everybody agrees with me, yes, I'm only steward. Wenn ich mit ihnen über Eigentum und Verwalterschaft sprach, stimmte jeder mit mir überein. Ja, ich bin nur Verwalter. But they only agree with me in their mouth. Aber sie stimmten nur mit ihrem Mund überein. Because in reality they don't believe it. Denn in Wirklichkeit glauben sie es nicht. How do you know, Reinhard? Woher weißt du das, Reinhard? Because when something goes wrong with the things that are stewards for, they panic or worry. Wenn etwas mit den Sachen, für die sie Verwalter sind, schief geht, geraten sie in Panik oder machen sie sich Sorgen. Let me tell you something. They should just say that. If I'm not the owner of the company, but only a steward, then why do I have to worry if the company goes bankrupt? Wenn ich nicht der Eigentümer der Firma bin, sondern lediglich der Verwalter, warum muss ich mich dann sorgen, wenn die Firma pleite geht? I don't lose anything. The owner loses everything. Ich verliere gar nichts. Der Eigentümer verliert alles. If I'm only the steward of the house and something in the house breaks, why do I freak out when something broke? Wenn ich nur der Verwalter des Hauses bin und im Haus etwas kaputt geht, warum sollte ich mich deshalb verrückt machen? Because I don't believe I'm the owner. Weil ich nicht glaube, dass ich der Eigentümer bin. If I believe that I'm the steward of the car and something goes wrong and the car breaks and it's very expensive, why do I even worry? Wenn ich nur der Verwalter des Autos bin und etwas geht schief und das Auto geht kaputt und das ist sehr teuer, warum sollte ich mir Sorgen machen? Think about it. Denk darüber nach. If we would believe with all of our hearts that we are stewards, we would never give a thought of worry about anything material. Wenn wir von ganzem Herzen glauben würden, dass wir Verwalter sind, dann würden wir niemals einen sorgenvollen Gedanken über irgendetwas Materielles verschwenden. The truth is, how we react towards anything material when it goes wrong shows if in our hearts we believe we are owners or stewards. Die Wahrheit ist, so wie wir uns verhalten, wenn in Bezug auf materielle Dinge etwas schief geht, zeigt, ob wir in unserem Herzen glauben, dass wir Eigentümer oder dass wir Verwalter sind. Now, after I made this contract with God, nachdem ich diesen Vertrag mit Gott machte, I remember we had to repair the roof. Mussten wir das Haus reparieren lassen. Do you know what I said? Weißt du, was ich sagte? I said, God, ich sagte, Gott, your roof needs to be fixed. Dein Dach muss repariert werden. I really did that. Das tat ich wirklich. I said, your roof on your house needs to be fixed. Ich sagte, dein Dach auf deinem Haus muss repariert werden. I'm not the owner, I'm just the steward. Ich bin nicht der Besitzer, ich bin nur der Verwalter. So you tell me as the owner, what do you want me to do? Also sag du als Besitzer mir, was ich machen soll. Are you gonna send somebody to fix it? Wirst du jemand schicken, um das zu reparieren? Would you like me to find somebody? Möchtest du, dass ich jemand dafür finde? You know, you just tell me what to do and I'll do it. Sag mir einfach, was ich machen soll. Das werde ich tun. I'm not gonna pay for it because it's your house. Ich werde nicht dafür bezahlen, das ist dein Haus. You know, but I'll do what you tell me. Aber ich mache, was du sagst. It all worked out perfectly. Alles hat wunderbar geklappt. If we could only understand the freedom of being stewards and not owners, life would be so much fun. Wenn wir nur die Freiheit, Verwalter zu sein, begreifen würden, dann würde das Leben so viel Spaß machen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.